Die Weimaraner. Sich verjagen bedeutet erschrecken. Kaff ist Spreu, Altvater ist der Großvater, Leibzucht ist der Altenteil. Schummern ist Dämmern, Holler ist Holunder, Ella die Erle. Abstich ist eine Torfgrube, Flatt bedeutet Sumpf, Anberg ist ein Hügel, Adder ist die Kreuzotter und Schnake ist die Natter.